Der Mond beleuchtete eine Landschaft, der er zuvor kaum Beachtung geschenkt hatte. Die Zeltstadt breitete sich in einem Talkessel aus, der ringsum in einem weiten Bogen von bizarr geformten Bergen umgeben war. Die Stille war vollkommen. Im Tal gab es noch kleine Wälder und Gebüsche, weiter oben an den Berghängen wurde die Vegetation spärlicher, und noch weiter oben hörte sie ganz auf. Die Felsgruppen, die sich darüber erhoben, bildeten allerlei Figuren und wirkten fast wie absichtliche Formen von der Hand eines Riesenbildhauers. Es war windstill und der Himmel war wolkenlos. Alle Sterne glitzerten und schienen näher als sonst. Ganz hoch droben auf einer der höchsten Bergspitzen entdeckte Bastian etwas, das wie ein Kuppelbau aussah. Offenbar war es bewohnt, denn ein schwacher Lichtschein ging davon aus. »Ich habe es auch bemerkt, Herr«, sagte Illoan mit seiner schnarrenden Stimme. Er stand auf seinem Posten neben dem Zelteingang. »Was mag das sein?« Er hatte noch kaum ausgeredet, als aus weiter Ferne ein merkwürdiger Ruf zu vernehmen war. Er klang wie das langgezogene »Uhu« eines Eulenschreis, aber tiefer und mächtiger. Dann erscholl der Ruf ein zweites und drittes Mal, nun aber mehrstimmig. Es waren tatsächlich Eulen, 6 an der Zahl, wie Bastian bald feststellen konnte. Sie kamen aus der Richtung des Berggipfels mit dem Kuppelbau auf der Spitze. Auf beinahe reglosen Schwingen segelten sie heran, und je näher sie kamen, desto deutlicher war ihre erstaunliche Größe zu erkennen. Sie flogen mit unglaublicher Geschwindigkeit. Ihre Augen leuchteten hell, auf den Köpfen hatten sie aufgestellte Ohren mit Flaumbüscheln darauf. Ihr Flug war völlig geräuschlos. Als sie vor Bastians Zelt landeten, war kaum ein leichtes Sausen der Schwungfedern zu hören. Da saßen sie nun auf dem Boden, jede größer als Bastian, und drehten die Köpfe mit den großen, runden Augen nach allen Richtungen. Bastian trat auf sie zu. »Wer seid ihr? Und wen sucht ihr?« »Uns schickt Ushtu, die Mutter der Ahnung«, antwortete eine der 6 Eulen. »Wir sind Flugboten vom Sternenkloster Gigam.« »Was ist das für ein Kloster?« »Es ist der Ort der Weisheit, wo die Mönche der Erkenntnis wohnen.« »Und wer ist Ushtu?« »Eine der 3 Tiefsinnenden, die das Kloster leiten und die Mönche der Erkenntnis lehren. Wir sind die Boten der Nacht und gehören zu ihr.« »Wäre es Tag«, setzte eine 4. Eule hinzu, »so hätte Schirkri, der Vater der Schau, seine Boten gesandt, die Adler sind. Und in der Stunde der Dämmerung zwischen Tag und Nacht schickt Yisipu, der Sohn der Klugheit, die Seinen, und es sind Füchse.« »Wer sind Schirkri und Yisipu?« »Die anderen 2 Tiefsinnenden, unsere Oberen.« »Und was sucht ihr hier?« »Wir suchen den großen Wissenden. Die 3 Tiefsinnenden wissen, dass er in dieser Zeltstadt weilt, und bitten ihn um Erleuchtung.« »Der große Wissende? Wer ist das?« »Sein Name«, antworteten alle 6 Eulen zugleich, »ist Bastian Balthasar Buchs.« »Ihr habt ihn schon gefunden?« »Ich bin es«,